Und läuft. Ja, ich begrüße euch recht herzlich zur Vorstandssitzung des Landesvorstandes der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen heute am 30. Dezember 2021 um 20.33 Uhr. Die letzte Vorstandssitzung in dem Jahr 2021. Deswegen mal ganz entspannt ein bisschen anfangen. Wir haben aktuell 4 von 7 Mitgliedern des LAVOS anwesend. Damit sind wir grundsätzlich beschlussfähig, aber die anderen sollten auch gleich eintrudeln. Das bedeutet, wir sind gleich mehr. Ja, wie gesagt, wir sind beschlussfähig. Dementsprechend können wir auch direkt mit der Abstimmung über das Protokoll von der letzten Sitzung beginnen. Das Protokoll vom 16. Dezember 2023. Das ist im Pad verlinkt. Und dann würde ich sagen, dass wir im Pad da einmal schnell drüber abstimmen, dafür, dagegen, Enthaltung, dass ihr euch einmal entsprechend eintragt und ich warte dann, bis alle sich eingetragen haben und dann machen wir weiter. Hallo, ich bin noch nicht im Pad, könnte jemand mal dafür eintragen? Ich sehe aber alle, die hier anwesend sind, haben sich jetzt eingetragen und das ist einstimmig dafür, das heißt, das Protokoll von der letzten Vorstandssitzung ist angenommen. Dankeschön. Wir kommen auch direkt zu den Berichten, angefangen mit Wilk, bitte. Ja, hallo zusammen. Ja, ereignisreiche letzte Woche Weihnachten. Wir haben den Christian aktuell bei uns, der für uns halt hier die Unterstützungsunterschriften ein bisschen sammelt, der das durchaus sehr professionell macht. Der Fabian hat ihn da auch begleitet, wird er gleich vielleicht auch noch kurz berichten. Ich habe ihn treffen können, als er rübergefahren ist am Sonntag und werde ihn auch morgen treffen, um die Abrechnung zu machen für ihn. Das war sehr intensiv, viel Kontakte, viel Telefonate hatte ich da in der Zeit. Des Weiteren hatte ich Kontakt und Telefonate halt auch zur Fotografin, weil wir nächste Woche langsam in der Vorbereitung sind für die Kandidatinnenfotos. Und soweit sieht das Wetter und alle Bedingungen gut aus und wir können durchstarten und freuen oder hoffen uns, dass wir dann die Kampagne frist- und zeitgerecht einsetzen können. Ansonsten war die letzte Woche soweit ganz ruhig, ein paar Tickets bearbeitet. Ich habe bestimmt hunderte von Sachen vergessen, die ich sagen könnte, aber das waren die wichtigsten. Dann danke dir für deinen Bericht. Ich würde sagen, die Fragen und Anmerkungen wie immer gebündelt am Ende. Und dementsprechend gehen wir weiter zu Vaku. Bitte. Ja, wir hatten am 20.12. das zweite Wahlkampftreffen. Da ging es um die Themenfindung auf der Grundlage des Lime-Surveys. War auch gar nicht so schlecht besucht und wir haben die Themen so ein bisschen sortiert und auch die Antworten, die in den Freifeldern gestellt werden konnten, haben wir so ein bisschen ausgewertet. Das heißt, wir haben jetzt 4 bis 5 Hauptthemen gefunden und ich habe auch jetzt bei den kreativen NRW dieses Ergebnis verlauten lassen, in der Hoffnung, dass wir dann eben NRW-Plakate mit diesen Themen bekommen. Relativ viel Arbeit hatte ich mit der Antragskommission. Das waren doch mehrere Stunden, um zu schauen, ob die Anträge soweit alle okay sind, ob es Überschneidungen oder sonstiges gibt. Bis auf, ich glaube, 3 Anträge, die einfach doppelt waren, also 2-mal Löschanträge zum gleichen Programmpunkt, ist auch soweit alles zugelassen. Und die Antragsreihenfolge kann man auch nachlesen auf der LPT-Seite. Kurz vor knapp habe ich noch die Anträge für im Bereich Innenpolitik ins Wiki gestellt und mich noch so ein bisschen um die Kampagnenpräsentation gekümmert. Das war's. Dann auch danke für deinen Bericht, liebe Vaku. Dann kommen wir zu mir. Ich habe mit Unterstützungsunterschriften gesammelt in Dortmund, den Christian willkommen geheißen in NRW und auch dann jetzt noch gestern, heute allgemein Unterstützungsunterschriften gesammelt und organisiert, auch heute in Recklinghausen. Und das Ganze hier auch schon ein bisschen in einem Pad zusammengefasst, von welchen Gemeinden wir wie viel haben, was schon bestätigt ist, was noch bestätigt werden muss, dass wir da Übersicht behalten und wissen, wo was hingeschickt werden muss, dass das einheitlich ist. Und dann allgemein war ich in Tipolge-F in beiden Sitzungen, habe wieder NRW vertreten. Ich habe Unterlagenkrams gemacht, das heißt für die Landtagswahl das ganze Zeug. Wir sind jetzt fast komplett mit den Unterlagen. Das ist sehr gut. Ich war in der LGS, habe da auch das Postfach mal geleert. Da war auch wieder ein bisschen was drin. Ich habe für die AGÖA Dinge getan und ich war auch beim Wahlkampfmeeting. So viel zu mir. Der Balli ist nicht da, deswegen würde ich sagen, überspringen wir den und wir kommen zu Daniel. Kurzen Moment, technische Probleme. Oh, Entschuldigung. Ja, ich habe noch ein wenig die AVs organisiert und für BT vorbereitet, ansonsten Tickets wieder gemacht und eine ganze Menge wieder für die Mail-Migration. So, ich weiß jetzt nicht, ob ihr mich hört. Ich höre jetzt gerade gar nichts. Ja, schönen guten Abend zusammen. Bisschen Holz hier. Ich war bei der AGÖA, habe vor allem viel, viel, viel Mitgliederverwaltung gemacht und auch so ein paar Tickets und das war's. Danke für deinen Bericht. Ich habe ganz vergessen, jetzt gerade weiterzumachen. Sorry. ja, aber danke für deinen Bericht. Auch an Daniel nochmal danke für deinen Bericht und willkommen zu Isan. Und dann auch dir danke für deinen Bericht. Und ich frage einmal in die Runde, ob es Fragen gibt oder Anmerkungen, Kritik oder Ideen. Ich höre und sehe nichts. Deshalb entnehme ich mal, dass es keine Fragen gibt. Und wir kommen zum Bericht Statistik. Der Balli ist nicht da, deswegen haben wir keine Zahlen für die Finanzen. Mitglieder, ist einem von euch da was bekannt? Ich könnte eine aktuelle Zahl eben kurz nochmal raussuchen, unsere aktuellen Mitglieder inklusive schwebend, aber ohne einen Status stimmberechtigt oder nicht. Also wenn es schnell geht, dann gerne. 1560, Stand 16.12. Inklusive schwebend. Alles klar, danke dir. Ja, gibt es zum Bereich Statistik Fragen? Das scheint nicht der Fall. Dann kommen wir weiter zu den Terminen. Da haben wir einmal die Deadline für den Umzug der Piratenpartei NRW.de E-Mails. Das ist der 31.12., also morgen. Also nochmal der Hinweis, falls ihr eure E-Mail-Adresse piratenpartei-nrw.de noch nicht umgezogen habt, tut das bitte über den Link Technik Piraten NRW ist im Pad. Und da ist auch schon die ein oder andere E-Mail rausgegangen. Wenn ihr den Umzug nicht macht, werden eure Daten dann gelöscht, inklusive des ganzen Inhalts. Des Weiteren haben wir am 15. und 16. Januar den Landesparteitag in Herne, beziehungsweise Hybrid, das heißt online und offline. Wahlprogramm Parteitag, das heißt, da wird das Wahlprogramm beschlossen. Genau. Gibt es Fragen zu den Terminen oder Anmerkungen? Ich sehe nichts. Keine Fragen. Sehr schön. Wir kommen zu den Anträgen an den Landesvorstand. Da hatten wir jetzt für die Sitzung nichts. Deshalb kommen wir zu den Umlaufbeschlüssen seit der letzten Vorstandssitzung. Da haben wir einmal mit der 474696 einen Mitgliedsantrag einstimmig angenommen. Des Weiteren die 474713 ebenfalls Mitgliedsantrag und ebenfalls einstimmig angenommen. Gut, also ich glaube, die ganzen Nummern brauche ich jetzt nicht vorlesen. Wir haben 1, 2, insgesamt 8 Mitgliedsanträge einstimmig alle angenommen. Die Namen werden aus Datenschutzgründen natürlich nicht veröffentlicht. Das sind die 8 Umlaufbeschlüsse seit der letzten Sitzung gewesen. Genau. Gibt es dazu Fragen? Außer dass Isan jetzt kurz weg war, sehe ich nichts. Deswegen entnehme ich, dass es keine Fragen gibt und wir kommen zu dem Punkt Aktuelles aus den Kommunen NRW. Da haben wir einen Wiki-Link mit dem bisherigen Stand vom letzten Protokoll. Und sonst nichts eingetragen. Ist jemandem von euch da was bekannt oder möchte jemand aus seiner Kommune vielleicht berichten? Es geht jetzt auch an die Zuhörer. Spannend zurzeit. Also, ich bin gerade sehr aktiv im Netzwerk in Nordrhein-Westfalen tätig für ja, es nennt sich Solidarität und richtet sich gegen die Spaziergänger, in Anführungsstrichen, SpaziergängerInnen. Also eigentlich als Spaziergänger. Ich weiß nicht, ob die auf den Sendern stehen. Jedenfalls sind wir da sehr aktiv mit der Truppe und organisieren halt in den verschiedenen Städten Gegenveranstaltungen. Das ist, glaube ich, zurzeit relativ wichtig, weil das Ganze so ein bisschen zu implodieren droht mit den SpaziergängerInnen. Ja, auf jeden Fall danke dir für dein Engagement und deine Arbeit. Ja, hatte ich gesehen, du warst in letzter Zeit irgendwie da viel integriert. Also weiter so. Und natürlich irgendwie die Piraten integrieren. Ja, ich müsste. Wir werden ein paar Fahnen sicherlich aufstellen. Ja, wir haben ein Bündnis gegründet und das ist auch überregional, aber halt gestärkt und gefördert halt über kommunale MandatsträgerInnen, und versuchen das jetzt so ein bisschen zu koordinieren von hier aus. Das ist also ganz toll, dass das hier im ländlichen Raum begonnen hat und nicht so sehr in den Großstädten, weil die Veranstaltung der SpaziergängerInnen ja eher im ländlichen Raum stattfindet, nicht so sehr in den Großstädten. Und ja, ich halte euch auf dem Laufenden, das ist spannend und ja, werden die Piraten sicherlich auch bei Zeiten durchaus bedacht werden. Super, dann danke dir schon mal für deinen Bericht. Das, ich glaube, fürs Protokoll noch zu erwähnen, Kreis Höxter, also VKV Höxter war das, glaube ich, müsste sein, ja. Genau. Gibt es sonst noch aktuell? Ich sehe den Reinhard beim Sprechenmikro, deswegen, du hast das Wort. Diese Spaziergangsbegleitung, was machen wir da? Entweder gegen diese Schwachköpfe oder wie sieht das da aus? Ja, ich will mal kurz berichten. Also, ich bin ja schon viele Jahre im Bündnis gegen Rechts. Im Prinzip war es so, dass in letzter Zeit, also, fangen wir mal so an. Wir haben hier ein Holländer, der sehr aktiv in der Querdenker- und QAnon-Szene drin ist. Der ist hier bei uns Fitnesstrainer und der hat eine Demonstration, also den Spaziergang zuerst organisiert und hat also letzte Woche fast 300 Leute in einem Ort von 10.000 zusammenbekommen. Das ist also, wenn man das so hochrechnet im Vergleich zu anderen Spaziergängen, wenn ich dann immer so die Einwohnerzahl dagegen rechne, sicherlich eine der größeren Veranstaltungen, über einen Kilometer lang einen Zug da zu machen. Das ist schon sehr beängstigend. Wir haben da gesagt, wir machen das nicht. Wir haben das schon im Sommer, haben wir uns in der Wahl gegen die Meinung der AfD gestellt und ganz klar gesagt, wir wollen die AfD und deren Idee zur Corona-Politik nicht mittragen. Und wir haben dann jetzt ein Bündnis gegründet, was Solidarität, man könnte ja wie früher Solidarność, aber es heißt wirklich Solidarität, bezieht sich auf Solidarität für Menschen mit Behinderung, vulnerable Gruppen und Pflegepersonal. Das hat auch ein bisschen Hintergrund auch zu der Karlsruhe-Entscheidung, wo es um die Triage von Menschen mit Behinderung geht, die ja so der Bundesregierung so ein bisschen, ich sag mal, an die Hand gelegt wird, das ein wenig anders zu gestalten, so dass Menschen mit Behinderung auch eine Chance haben, bei einer möglichen Triage zu überleben. Und da haben wir die Solidarität gegründet. Da sind verschiedene Städte mit drin, also Paderborn, Bielefeld, und der Kreis Höxter auch. Das wird alles von hier aus, also von mir aus organisiert. Wir haben Sharepics erstellt, wir haben Accounts gegründet und der Kampf gegen QAnon findet hauptsächlich im Netz statt. Das ist also ein sehr, sehr starker Kampf. Ich habe also jeden Tag mit unseren Leuten, wir sind ein Team von fast 5 Leuten, wirklich 2 bis 3 Stunden Arbeit, diese ganzen Angriffe von Fake-Accounts abzuwehren. Und wir sind dann undercover in Telegram-Gruppen drin. Wir arbeiten mit dem Staatsschutz zusammen, um Straftaten, die vorbereitet werden, zu unterbinden. Wir machen dann Demonstrationen montags immer, weil dort die meisten Umzüge gestaltet sind, haben dann halt auch ein Logo entwickelt dafür, beziehungsweise auch eine Farbgestaltung, dass die Wiedererkennung da ist. Und jetzt versuche ich das Ganze mal so richtig an den Start zu bringen. Ich sehe Ich den sehe Frank den noch im Frank noch im Sprechraum. Ja, hört er mich? Ja. Ich finde die Initiative ja super. Eine Frage an euch als Landesvorstand. Gibt es eigentlich auch Initiativen gegen die anderen großen Demos oder sonst was, eine gemeinsame Kampagne mit anderen zu fahren? Oder wie sieht das aus? Also ich sage ja, du 300, wir hatten jetzt letzte Woche 12.000 in Düsseldorf. Das ist eine etwas andere Hausnummer, aber die Frage ist, gibt es dort irgendwelche Bestrebungen, Aktionen oder sonst was, die sich an euch mal gewandt haben? Also ich wüsste nicht, das beginnt sich ja halt alles aufzubauen. Das sind so einzelne Bündnisse aus verschiedenen Regionen, also Bündnis gegen Rechts oder Bund oder wir stehen auf, aber die halt eben mit den SpaziergängerInnen, die ja nun auch nicht ja per se erstmal rechts Schwierigkeiten haben, weil es vielleicht auch NachbarInnen sind und Bürger aus dem Bekanntenkreis. Also ne, es ist ja was anderes da, gegen so AfD-Aufmarsch zu demonstrieren, als wenn man dann so einen Lichterspaziergang hat, wo der Nachbar mitläuft. Und das muss jetzt erstmal koordiniert werden und wir müssen halt Empfehlungen und erarbeiten, wie wir so Demonstrationen aufziehen. Wir arbeiten im Moment sehr stark mit Aufklärung, mit Faktencheck, die wir auf den Demonstrationen, die aber bei uns halt stationär immer sind, beschrieben werden. Und wir hoffen, dass wir zum Beispiel jetzt am Montag haben wir mehrere Politikerinnen und auch Musiker eingeladen. Wir haben eine Bühne und wir versuchen da jetzt den Gegenprotest in eine Struktur zu bringen. Ich glaube, das ist von der Gegenbewegung, also von der Bewegung, die sich für die Corona-Maßnahmen einsetzt, im Moment noch so ein bisschen schwach. Und ich versuche das jetzt, so ein Modell zu entwickeln, dass wir das überall einsetzen können, dass alles schon in Vorbereitung ist, was wichtig ist mit Anträgen bei der Polizei und so. Das ist ja alles sehr aufwendig. Aber meine Frage war, es ist aktuell nur eine lokale, es gibt keine Arbeitsgruppe in NRW, um halt jetzt irgendwo zu sagen, wir organisieren jetzt Gegenproteste gegen die Proteste. Also wir haben OWL-weit schon ein Netzwerk, also Paderborn, wir unterstützen uns jetzt gegenseitig, Bielefeld auch im Kreis Höxter halt, also OWL ist jetzt vernetzt, wir haben auch Termine in Detmold, wo wir Gegenveranstaltungen organisieren, aber es ist halt nur OWL, also über, ich sag mal, Soos hinaus kommen wir noch nicht. Wäre natürlich schön, wenn wir das Modell, was wir haben, also die Idee, die Konzeption, die Reden, die wir entwickeln, wir haben ja auch immer RednerInnen dabei, von Friday for Future bis hin zu Demokratie, also der Demokratiebündnis bis hin zu lokalen PolitikerInnen, und die Reden werden auch veröffentlicht, und das ist halt ganz spannend, wenn es darum geht, wie QAnon versucht, das alles zu unterwandern und wie die Telegram-Gruppen ganz harmlos aufgebaut werden und Leute sozusagen abgefischt werden. Ich wäre froh, wenn man mich natürlich anspricht. Ich würde das auch koordinieren, auch nordrhein-westfalenweit habe ich überhaupt kein Problem mit, aber ich habe im Moment nicht die Zeit, mich proaktiv drum zu kümmern, sondern die Leute müssen auf mich zukommen. Ja, gut, alles klar. Vielleicht kannst du das ja auch irgendwo öffentlich stellen, damit man mal gucken kann, wie du das machst, und dann schauen wir mal. Ja, okay. Auf Twitter wird es jetzt mehr. Einfach mal gucken, was ich so von mir gebe. Da sind viele Bilder, da sind Zeitungsartikel zu den, jetzt kommt WDR, der WDR kommt jetzt am Montag, macht einen Videobericht drüber. Also einfach mir ein bisschen folgen, dann sieht man das medial, wie das abläuft. Ja, ich sehe noch Reinhard wieder im sprechenden Raum. Du hast das Wort. Ja, Freunde, wir haben vom Buch, der Buch hatte mal so einen Themenabend gemacht, und ich habe also gemeinschaftlich erkannt, dass wir alle fürs Impfen sind. Weitgehend 99% unserer Partei. Deshalb bin ich der Meinung, dass wir mal da was auf unserer LV-Seite was machen sollten. Weil ich bin jetzt eine Zeit auf Tauchstation gewesen und ich sehe aber nicht ein, dass wir jetzt da nichts machen. Ne? Also ich persönlich war auf Tauchstation, die geht jetzt dem Ende entgegen. Und gibt es da irgendwelche Veröffentlichungen von uns? Also ich denke, wir haben einen guten Artikel gehabt bei der Neuen Westfälischen. Da habe ich lange mit der Journalistin über die Entwicklung von SpaziergängerInnen gesprochen. Also welche Methodik liegt dahinter? Die sind ja, die Methodik ist ja identisch. Dass halt Rechte und Querdenker, die ja nicht unbedingt eine Person sind, sondern es können Querdenker sein, wo sich Rechte angeschlossen haben, mit einem ganz gewissen Strategien Menschen reinholen, die einfach nur unzufrieden sind. Und die dann halt eben sozusagen ganz bewusst abgenabelt werden von Medien, und um sie dann halt eben mit ihren QAnon und Anti-Illuminati-Quatsch einzududeln. Dieser Bericht, der in der Zeitung war, den würde ich ganz gerne nochmal aufarbeiten, weil er inhaltlich natürlich wirklich das wiedergibt. Das würde ich gerne mit Vakuum machen, und dann sollten wir da vielleicht eine Pressemitteilung rausgeben, wie wir Piraten das sehen, wie wir damit umgehen wollen, und diesen Bericht umgeschrieben halt als Spin-off nehmen, um das Thema jetzt anzugehen. Also ich glaube, jetzt ist Zeit, auch für Piraten halt aufzustehen. Ich werde unheimlich angegangen, beschimpft ohne Ende von allen Seiten, auch Antifa, ne, da werden Verschwörungstheorien zu Antifa, also das öffnet sich jetzt alles, das, was über Jahre vielleicht unterschwellig da war politisch, das öffnet sich jetzt wie ein Geschwür, Das ist im Moment sehr, sehr anstrengend, aber ich glaube, es ist sehr heilsam, dass das Ganze mal ans Tageslicht kommt, was da Leute so untereinander diskutieren. Das ist echt, also ich bin fassungslos zum Teil. Ich meine, jetzt redet das wieder mal daraus, wir haben das im Buch mal über den, es gibt halt aber, wie gesagt, mal ein Themenamt und der war auch recht gut besucht, dass wir das mal zum Thema machen, das auf unserer Seite ein bisschen, um unsere Stellungnahme dazu abgeben. Das meinte ja, ich. Ja, ich denke, wir werden das wirklich zum Jahreswechsel machen. Also ich war jetzt, wie schon gesagt, eine Woche oder anderthalb Wochen wirklich jeden Tag stundenlang in der Erstorganisation unterwegs, Aufgabenverteilung, Sharepicks und alles drum und dran. Und jetzt kriege ich vielleicht ein bisschen frei im Kopf, dass wir das auch für uns Piraten halt auch ganz klar für ein Statement uns oder ganz klar für ein Statement positionieren. Und das ist besonders wichtig im Moment, weil im Moment die anderen Parteien wie gelähmt sind. Wie gelähmt. Es ist niemand da, der etwas sagt. Also ich kriege mit Mühe und Not Rednerin vielleicht, wie zum Beispiel jetzt die stellvertretende Landrätin hier mit ins Boot rein. Oder natürlich die, die schon immer mal da waren bei Bündnis gegen Rechts. Aber die lokalen PolitikerInnen, ne, FDP oder sonst was, dass man sagt, Mensch, komm, mach mal, sag mal ein bisschen was zu Demokratie, Antidiktatur, zu QAnon und du hast, das Feld ist weit und zur Unterstützung von Pflegepersonal, für Unterstützung von Menschen, Solidarität für Menschen mit Behinderungen. Ne, wie siehst du das? Und da kommt nichts, nichts, gar nichts. Die anderen Parteien, die blenden das vollkommen aus. Jalousien runter, ignorieren. Und ich glaube, dass wir Piraten genau da jetzt mal den Finger in die Wunde legen und sagen, nein, Politik muss sich einmischen. Es gibt nicht die Phase Jalousien runter und weggucken, sondern hingucken, zeigen, aufdecken, aufwühlen, berichten darüber, welche Quatsch auf diesen Telegram-Gruppen geteilt wird und wie die Leute in diesen Verschwörungsbann reingezogen wird. Und das Bezeichnete war, dass mein Sohn, der studiert Englisch, gesagt hat, jetzt verstehe ich, wie 1936 oder 39 Menschen den Nazis gefolgt sind. Ich habe ein richtiges Gefühl dafür entwickelt, wie das politisch damals gewesen sein muss, dass die Leute da nicht drüber nachgedacht haben und einfach mitgegangen sind. Und er war vollkommen entsetzt, ne, mittlerweile auch schon fast fertig mit dem Studium. Und ja, das ist der Punkt, wo wir Piraten jetzt vielleicht auch echt wirklich mal sagen, wir als politische Partei stellen uns ganz klar gegen diese Spaziergänge, die zu 80% ganz normale BürgerInnen sind, die aber eingelullt werden mit diesem Verschwörungskram und vielleicht nicht in ihrer Filterbubble die Möglichkeit haben, sich daraus zu befreien. Vielleicht ein Muss machen, weil sonst sind wir sowieso fast in der politischen Bedenkung verschwunden, sag ich mal locker, vielleicht kommen wir damit wieder hoch. Und zweitens, soweit wie ich diesen Abend verstanden habe, ist die Meinung, wir sind pro Impfen. Ja, ja, überhaupt keine Frage. Also ich sag mal so, wir haben sogar in der Gruppe Leute, die sich nicht impfen lassen, die aber das durchaus respektieren. Wir sind ja auch, das ist eine bunte Gruppe, die sich zum Teil auch gegen Corona-Maßnahmen ausspricht. Aber was alle gemeinsam haben, ist die demokratischen Diskurs, darüber zu sprechen, zu diskutieren und sicherlich nicht in irgendwelchen Telegram-Gruppen irgendwelche Rechtsanwältin, Professorin mit irgendwelchen Verschwörungstheorien zu folgen. Also wir sind diejenigen, die diskutieren wollen und wir lassen auch übrigens das zu, dass Menschen mit wirklich einer auch Gegenmeinung bei uns bei den Demonstrationen zu Wort kommen, auch sagen, ich will das nicht, ich will keine Impfpflicht, ich bin skeptisch gegenüber Impfen, aber das konstruktiv diskutieren, das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen einen konstruktiven Diskurs, aber diesen konstruktiven Diskurs, den kannst du nicht gestalten, wenn du so Leute hast, die Rattenfänger sind, mit einer Pfeife vorherrennen und was faseln und die Leute sind vollkommen benebelt. Ich habe einen Bericht hier in der Lokalzeit gesehen für Duisburg. Da hat sich da mal einer hingestellt, ein Impfzentrum in Duisburg. Da hat sich einer hingestellt, der hat aber nur vor der Wand geredet. Die Leute wollten sich alle nur impfen lassen. Und ich habe das nie gesehen, habe ich heute Abend wieder gesehen, habe ich wieder das kalte Grauen gekriegt. Ja, wir werden uns auf jeden Fall in den nächsten 2-3 Tagen im neuen Jahr je nachdem wie AGÖA, auch wie wir das zusammen hinbekommen. Freunde. Eine tolle Spin-off. Das hier ist kein Zwiegespräch. Also wenn ihr euch da privat mal drüber unterhalten wollt, dann könnt ihr das gerne sicherlich außerhalb dieser Sitzung machen. Aber das hier ist die Vorstandssitzung und das Was Reinhard jetzt sagte mit veröffentlichen, das können wir in die ÖA verfrachten und das, was ihr jetzt noch privat besprechen wollt, gerne privat besprechen. Ich sehe nämlich auch noch den Frank im Sprechenraum, dann würde ich den jetzt noch zu Wort lassen. Moment, du hast auch zwei Wortmeldungen. Ach du Schande, ja. Isan, bitte. Alles, wir haben... danke dir, dann ist jetzt Vako dran. Ja, ergänzend dazu, weil der Reinhard das ansprach, diesen Themenabend, den, glaube ich, die Sandra gemeinsam mit anderen organisiert hatte. Danach oder daraus hervorgehend oder wie auch immer, soll es ja auch nochmal einen Dime-Survey auf Bundesebene geben, wie Piraten zu, glaube ich, in Pflicht stehen oder so. Vielleicht kann der Frank dazu was sagen, der ist ja eh schon im Sprechenraum. Es ist, glaube ich, noch nicht raus, aber in Vorbereitung. Ja gut, dann... denke ich mal, ist Frank jetzt dran. Ja, die Lime-Umfrage ist mit der AG Gesundheitspolitik durch. Die ist auch schon Richtung IT raus. Ich hoffe, dass die noch vielleicht dieses Jahr rausgeht, ansonsten Anfang des Jahres. Hat leider etwas länger gedauert, aber wie gesagt, sie ist in der Mache. Aber nur ein kleiner Hinweis, weil ich heute die Hinweise aus Düsseldorf auch bekommen habe. Macht euch bitte schon mal Gedanken, weil der Wilkes ja eben so schön gesagt hat, wie wir eigentlich damit umgehen, wenn die Fotos jetzt eintrudeln, wo Piraten mit Piratenlogo und sonst was auf diesen Demos mitlaufen. Ist nämlich heute von einem Düsseldorfer berichtet worden. Das Bildmaterial habe ich zwar noch nicht, aber ihr solltet euch auch da eine Meinung bilden. Wir werden das als Bundesvorstand auch dementsprechend machen. Auch dir danke für den Beitrag. Ich sehe jetzt ganz viel im Pad. Ich frage nochmal abschließend, ob jetzt noch was ganz Wichtiges zu diesem Thema vorhanden ist oder ob wir, ich sag mal, voranschreiten können. Ich höre nichts. Deswegen frage ich jetzt nochmal, ob noch andere Kommunen irgendwas haben, ob jemand berichten möchte oder Fragen hat zu irgendeiner Kommune. Ich habe eine. Dann stell sie. Wie war es denn in der Kommune Recklinghausen? Also in Recklinghausen war es heute sehr, sehr schön. Wir haben die Yuppies, also als Yuppies haben wir in Recklinghausen so eine Art Sammelaktion für die Unterschriften gemacht. Es war sogar mehr als die Hälfte des jungen Piratenvorstandes vor Ort. Das bedeutet, wir wären sogar beschlussfähig gewesen. Recklinghausen ist wunderschön. Wir waren mehr oder weniger auch erfolgreich, was Unterschriften angeht. Mehr geht natürlich immer. Und ich glaube, wir haben Christian-Niveau nicht erreichen können. Aber wir haben Unterschriften sammeln können und das ist die Hauptsache. Genau, ja. Danke dafür und das nächste Mal bitte vorher Bescheid sagen. Ja, also dass wir das jetzt nicht vorher angekündigt hatten, liegt einerseits auch daran, dass das gestern Abend so um 23 oder 0 Uhr erst geplant wurde. Also jetzt super spontan gewesen und das ist nicht meine Schuld, das möchte ich nur anmerken. Naja, wie dem auch sei, nächstes Mal melden wir uns natürlich. Tja, gut. Wenn es sonst nichts mehr zu den Kommunen gibt, kommen wir zu der Wahlkampfkoordination für die Landtagswahl nächstes Jahr. Da haben wir einmal den bisherigen Stand aus dem letzten Pad. Ich sehe eine Wortmeldung von Vako, deswegen übergebe ich dir, glaube ich, das Wort. Ich hatte einiges eingetragen. Ich sehe aber auch den Christian hier im Zuhörerraum. Vielleicht mag der mal hochkommen und ein bisschen berichten, wie es ihm denn so im Ruhrpott ergangen ist und er geht. Guten Abend. Hallo. Aus Dortmund. Und wie ist es so? Es ist teilweise sehr schwierig. Das hat mit den verschiedenen Orten zu tun, die nicht so optimal ist, waren, weil ich ja gar nicht so wusste, wohin. Klar, beim Dortmunder Hauptbahnhof ging es so einigermaßen. Wir hatten am Montag, also ich hatte am Montag 55 oder sowas gesammelt und der Obereichwald auch noch ein paar. Ja, es kamen viele nicht aus Nordrhein-Westfalen nach eigener Aussage. Bei manchen muss man es glauben, wenn sie dann so einen schwäbischen Akzent sprechen. Ja, dann habe ich mir gedacht, guck mal auf den Wochenmarkt in der Nordstadt. Aber wenn da nur Leute sind, die türkisch oder was weiß ich auch immer sind und dann wahrscheinlich auch nicht so das ganz verstehen mit dem Wahlrecht, ist es halt auch schwierig. Im Westfalenpark war nichts los. Naja, war halt das wieder auch nicht so gut. Ja, dann ging halt am Dienstag nicht so viel, weil ich auch immer irgendwo hin und her bin und nochmal geguckt habe. Ja, Dortmunder Innenstadt, ja, das ist halt das, wo der Bahnhof ungefähr ist. Na gut, dann habe ich es halt mal in Düsseldorf versucht. Da war ich erstmal an der Einkaufsstraße, aber da habe ich dann auch ganz schnell gemerkt, da kommen viele nicht aus NRW und was weiß ich, wollen einkaufen. Und dann ging es dann doch ganz gut im Bilk oder wie auch immer, das heißt die Düsseldorfer Arkaden. Und da hatte ich dann, ich glaube so 11 Uhr bis 16:60 Uhr, 62 Unterschriften. Das war dann ganz gut, da wäre sicherlich noch mehr drin gewesen. Das ist halt ein Einkaufszentrum, wo die Leute auch zu Fuß hingehen und nicht einfach nur hinfahren, schnell einkaufen. Also Düsseldorf war scheinbar ganz gut. Und das war auch ein relativ großes Einkaufszentrum. Heute war ich nochmal in Bochum vor dem Ruhrpark, weil ich dachte, das ist ja eigentlich auch ein großes Einkaufszentrum, aber da, ja, auch wieder schwieriger. Leute kommen hingefahren und drinnen einkaufen. Und dann wurde ich halt ja auch verwiesen des Platzes, wo der privat ist. Und bin dann nochmal Richtung Universität. Ja, so bin ich dann nochmal auf 30 gekommen. Also so habe ich 160. Ja, gut, nun war auch die Zeit nicht so, wo vielleicht jetzt nicht so geeignet ist, vorlesungsfreie Zeit. Naja, gut, das sind immerhin 16%, aber ja, ich sag mal, in Kiel ging doch ein bisschen mehr. Da hat mir zum Beispiel der Jonas schon ganz gut, der dort ist halt ganz gut mitgeteilt, wo was ist, was man auch nimmt. Man ist ja auch dann ein bisschen, wenn man so ein bisschen fremd ist, weiß man auch nicht, wie man sich am schnellsten von A nach B bewegt. Gut, da hätte man mal jetzt gucken können, aber dass ich dann von diesem Einkaufszentrum bis zur Universität mit dem Bus, der direkt dahin gefahren ist, eine Stunde brauche, ja, geht ja auch mal Zeit weg. Ja, hätte auch ein bisschen mehr rauskommen können, aber das ist, wenn man nicht so weiß, wohin, ist, glaube ich, schwierig. Das ist problematisch in so großen Städten. Wenn man zu sehr in der Innenstadtlage ist, dann hat man sehr viel Auswärtige und sehr viele Leute, die es eilig haben. Also das ist, glaube ich, das muss man, glaube ich, noch mal in der großen WKO-Runde besprechen, dass man, glaube ich, mal so Stichproben irgendwo nimmt, damit man weiß, was wo geht oder halt nicht geht. Das ist schwierig. Ich wollte noch mal schauen, dass ich vielleicht noch mal mehr Richtung Rheinland gehe. Beim nächsten Mal sehen. Ja, das erstmal dazu waren halt ein paar Erfahrungen, die ein bisschen, bringt einen ja auch weiter. Manchmal hat man halt Glück und manchmal läuft es dann mal nicht so gut. Das Wetter war wenigstens nicht so schlecht. Also im Wetter lag es jetzt eher weniger, muss ich sagen, ja. Ich übergebe dir erstmal das Wort, Vaku. Ja, ich bin auf jeden Fall trotzdem ganz, ganz doll vielen Dank. Also 160 Unterstützungsunterschriften ist auch sehr viel. Du fährst morgen nach Hause, ne? Ja, ich fahre morgen wieder heim. Ich fahre halt mit so einem Quer durchs Land-Ticket und ja, da fahre ich so gegen Mittag oder 11 Uhr oder so. Okay, ja, also ganz, ganz lieben Dank für dein Kommen und Wirken und ja, wenn du nochmal nächstes Jahr irgendwie eine Lücke hast, wäre super, wenn du uns nochmal ansprichst. Die Frage ist halt auch, ob man in der in der LGS halt übernachten kann. Vielleicht, dass man da nach Düsseldorf gleich fährt. Also in der LGS würde ich jetzt nicht empfehlen, aber ein Plätzchen in Düsseldorf finden wir mit Sicherheit für dich. Aber du müsstest halt klären, wie wann du Zeit hast. Ja, ich kann nochmal anbieten, wenn wir jetzt wirklich jeden Montag die Demonstration machen und wir bei den Gegendemonstrationen mehrere hundert Menschen vor Ort haben, die ja zu dem Thema da vor unserer Bühne stehen, dann bist du ganz eingeladen, hier hinzukommen, weil ich glaube, einfacher Unterstützungsunterschriften zu bekommen, wird es wohl nicht sein. Wobei die Demos ja meistens erst nach 16 Uhr stattfinden, wenn halt wieder dunkel ist und dann sieht wieder niemand was. Kriegst du auch noch welche, aber ja, weiß nicht, ob die meisten so gerne im Dunkeln unterschreiben. Ja, wir haben jetzt Bühnentechnik mit Ausleuchtung der ganzen Plätze, weil wir wollen es halt auch hell haben, damit halt sich da irgendwie niemand so einschleicht, der da Krawall macht. Ja. Nee, aber das Wichtige ist, dass man mal so die Plätze kennt, wo was geht. Also, dass da schon mal Stichproben genommen werden. Wobei an der Universität, denke ich, geht schon noch was. Muss halt gucken, dass man sich vom Sicherheitspersonal nicht so vertreiben lässt. Da gibt es so eine Brücke bei der Ruhr-Universität Bochum. Also, da war ich und da kamen sogar noch ein paar. Ja, Aber gut, ich melde mich nochmal dann persönlich bei Wilk oder wie auch immer. Ich habe ja jetzt eure Kontakte und dann sage ich euch nochmal Bescheid und dann können wir nochmal planen. Vielen Dank. Machen wir halt jetzt. Ich habe es halt jetzt gemacht, wo ich jetzt wusste, habe ich nochmal Zeit. Nächstes Jahr weiß ich es halt nicht so immer genau. Ja, wie gesagt, vielen Dank für die Unterstützung und 160 ist mehr als super, das hatte ich auch gesagt. Im Endeffekt zählt jede Unterschrift und die 160, die du für uns gesammelt hast, hätten wir sonst nie bekommen. Von daher ist das wirklich auch eine super Leistung und sprich dich da dann am besten. Der Wilk, der kommt ja morgen und holt die Unterschriften meines Wissens nach von dir ab. Das heißt, dann könnt ihr da vielleicht nochmal kurz reden. Ansonsten würde ich jetzt, Vako, es war ja dein Punkt der Wahlkampfkoordination. Vielleicht möchtest du da weitermachen? Ja, also ich habe jetzt hier nur nochmal verlinkt die Ergebnisse des Lime-Surveys und auch das Pad, wo wir die Auswertung drin gemacht haben. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt in dem Wahlkampf-Mumble, dass man das so ein bisschen nachvollziehen kann, wie wir da drauf gekommen sind. Ja, danke auch für deine Arbeit. Also die Links alle im Pad, wie gesagt. Ich frage jetzt mal in die Runde, ob es Fragen dazu gibt oder Anmerkungen. Also zum Punkt Wahlkampfkoordination oder zum Lime-Survey oder zu den Unterschriften. Das scheint nicht der Fall. Ich kann ja aber mal sagen, also wenn wir dann mit diesen 160 zusätzlichen Unterschriften rechnen, sind wir bei, ja, wenn wir netterweise ein bisschen aufrunden, bei 250 bis 300 aktuellen Unterschriften, die uns vorliegen. Das heißt, wir sind noch lange nicht am Ziel. Das heißt, wir werden weiterhin fleißig sammeln müssen. Auch nochmal hier der Aufruf. Wenn ihr noch nicht unterschrieben habt, gerne unterschreiben. Wenn ihr Leute kennt, die noch nicht unterschrieben habt, bringt die dazu, dass die unterschreiben. Jede Unterschrift zählt. Wir sind noch lange nicht am Ziel von 1000. Wir haben zwar noch ein bisschen Zeit, aber es wird nicht einfach in Corona-Zeiten. Genau. Da ich jetzt aber... ich sehe den Christian im sprechenden Raum. Dann gebe ich dir das Wort. Also du musst natürlich die ich dir mitgegeben habe, davon abziehen. Also dann habe ich jetzt nur noch so 100. Also es sind insgesamt über die 4 Tage 160 gewesen. Dann sind wir eher bei den 250. Ja, oder 200. 200 bis 250. Ja, fix habe ich auch noch 100. Also wenn der Weg noch die knapp 100 hat, dann ist es ein Drittel wahrscheinlich. Ja, es wird trotzdem hart, dann noch 650, 680 zusammenkriegen. Also ich gebe auch nur nochmal Anmerkung, Rhein Erft hat 300 bestellt und meinte, sie wollen die voll machen. Das soll nicht heißen, dass wir jetzt nicht mehr sammeln müssen, müssen wir trotzdem, aber also ich möchte damit ausdrücken, wir sammeln hier nicht alleine. Es gibt tatsächlich noch andere Leute, die mitsammeln und gemeinsam können wir das schaffen. Gibt es sonst noch etwas dazu anzumerken? Das scheint nicht so. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Sonstiges bzw. Wichtiges. Da hat die Vako sich mit dem LPT 22.1 eingetragen. Von daher, möchtest du dazu was sagen, Vako? Ja, ich wollte da nur noch mal kurz darauf hinweisen. Unser Landesparteitag, der Wahlprogrammparteitag ist am 15. und 16. Januar. Hybrid heißt also online und lokal in Herne. Ich habe die Wiki-Seite nochmal verlinkt, da sind alle Infos drauf. Um Anmeldung wird gebeten bis 13. Januar 10 Uhr. Dazu habt ihr eine E-Mail bekommen vom Daniel am 17.12. müsste das gewesen sein. Sollte jemand vorhaben, dort vor Ort dran teilzunehmen, dann bitte auch auf der Wiki-Seite schauen, Übernachtungsmöglichkeiten. Ihr kennt Herne, die Einzelzimmer haben wir auch wieder geblockt, muss dann aber von euch auch im Vorfeld angemeldet und bezahlt werden, soweit ihr nicht im Orga-Team seid. Genau, danke nochmal für den Hinweis und danke an die Arbeit, die dahinter steckt. Das ist ja doch schon mit viel Aufwand verbunden. In dem Sinne auch danke an Balli, der das hier vielleicht im Nachhinein anhört. Gibt es Fragen oder Anmerkungen zu dem LPT oder zum Punkt Sonstiges Wichtiges? Ich hätte noch zwei Sachen, die einmal direkt und einmal indirekt damit zu tun. Also wie schon gesagt, Corona-Verordnung können wir nicht sagen, was passieren wird. Wir hoffen, das bleibt auf dem Level, aber anzunehmen ist es nicht. Kann also sein, dass wir vielleicht auch wirklich einen kompletten Online-Parteitag machen müssen. Aber wir kriegen das auf jeden Fall schon gut geregelt. Für die, die jetzt zuhören, dabei sind und noch die KandidatInnen-Fotos machen. Ich hatte ja eben noch ganz kurz, deshalb war ich so eine Minute zu spät, mit der Anna telefoniert. Wir haben jetzt einen Slot für Samstag, den 8. Januar. Das Wetter ist gut. Also es wird trocken bleiben, so wie es jetzt aussieht in der Großwetterlage. Eine längere, trockene, relativ kühle Phase, das passt ganz gut. Wir haben den Termin in Kerpen am Rathaus zwischen 11 und 13 Uhr gesetzt, das kann natürlich auch durchaus 14 Uhr werden. Wir haben gesagt, dass wir das halt in verschiedenen Etappen machen, das heißt, das müssen nicht alle KandidatInnen, die jetzt noch ein Foto haben wollen, Punkt 11 Uhr da sein, sondern das kann ich ein bisschen koordinieren. Das heißt also, wahrscheinlich die, die nah dran sind, steigen um 11 ein und Sandra und Frank und meine Wenigkeit, die etwas weiterfahren, kommen dann gegen 12 und da müssen wir mal gucken, wer noch Interesse hat. Also das startet nächste Woche und dann hoffe ich, dass wir die Fotos kurz und schnell bearbeiten, sodass wir dann den, ja, ich sag mal, offiziellen Kampagnenstart am 15. Januar dann hinbekommen. Ja. Danke dafür. Ich sehe den Frank im Sprechenraum. Du hast das Wort. Ja, und zwar habe ich eine kleine Frage. Ich weiß nicht, ob ihr die jetzt so spontan beantworten könnt oder ob ihr da euch Gedanken drüber machen möchtet. Ihr wisst ja, dass am Sonntag startet ja das Lobbyregister in Deutschland. Wir haben einen Auszug aus dem alten Verzeichnis jetzt bekommen. Jetzt wegen einer Frage bei euch für den Wahlkampf. Fast jeder Lobbyverein, der auf Bundesebene ist, ja auch in NRW vertreten. Habt ihr irgendwas geplant, ich sag jetzt mal wirklich an die ganzen Verbände oder sonst was dran zu gehen oder dran zu schreiben? Hättet ihr da dran auch Interesse, ja oder nein? Und das Zweite ist, gibt es in der Zwischenzeit schon bei den 16 Kandidaten irgendwie eine Liste, wer eigentlich für welches Fachgebiet zuständig ist? Also ich antworte mal spontan. Ich hatte zwar gehofft, dass Vaku sich noch meldet, aber also ich denke, das mit dem Lobbyregister ist natürlich eine interessante Geschichte, gerade weil Alessa ja das aufgrund der Transparenz-Sache so ihr Thema ist. Und da sollten wir sicherlich auch vielleicht nochmal eine Pressemeldung rausgeben. Vaku hat das sicherlich auch im Blick. Das wird sicherlich kommen, würde ich auch Interesse haben. Habe ich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht im Fokus. Also wir sind wirklich gut ausgelastet, glaube ich, im LAFO insgesamt, so was gerade läuft, das aufzuarbeiten. Von daher haben wir nicht alles so im Fokus. Es gibt keine, ich sag mal, einsehbare offizielle Liste. Die müssen wir natürlich noch machen. Wir haben ja einen Wiki, wo wir eingetragen haben, welche Schwerpunkte die KandidatInnen im Wahlkampf so setzen wollen. Da haben wir Texte zu geschrieben und natürlich da auch Themen definiert. Und das muss gesichtet werden, sollte aber Vaku sicherlich auch in den nächsten Tagen dann an den Start gehen und spätestens halt eben, wenn die Kampagne beginnt. Ja, also dazu ist ja die KandidatInnen-Seite auf der Webseite da. Da sind noch nicht von allen KandidatInnen ausgefüllt worden, was wir rumgeschickt haben. Aber da stehen ja eigentlich die Themenschwerpunkte drin, soweit. Das ist vielleicht das, was du meinst, Wilk. Das ist ja schon online, es ist halt nur noch nicht komplett. Genau, ist nicht komplett. Und was ich Frank auch im persönlichen Gespräch nochmal gesagt habe, wir können ja mal gucken, wenn zu viel Themen überlappend sind, ne? Also jeder Bildung macht natürlich keinen Sinn, wenn jeder die Bildung als zentrales Thema hat. Dann müssen wir nochmal gucken, ob vielleicht da so Bereiche sind, wo andere auch fit sind, wo man sagt, Mensch, komm, mach doch mal lieber Verkehr und Energie anstatt Bildung, weil Bildung haben wir schon zwei. Da müssen wir noch mal ein bisschen steuern vielleicht, mal gucken, wer da so Kapazitäten und Kompetenzen auch hat, aber es steht halt soweit. Wir hatten ja auch schon ein KandidatInnen-Treffen und wollten dann noch ein weiteres machen, Mitte, Ende Januar nehme ich mal an, wo wir dann solche Sachen auch nochmal detailliert besprechen können. Jetzt war der Fokus eigentlich erstmal darauf, die Infos für die Webseite zu sammeln und noch so ein paar andere Kleinigkeiten, aber das wird sicherlich noch sortiert, wie Wilk sagt. Frank, du sagtest, der Bund plant da was. Was macht denn der Bund bezüglich Lobbyregister? Es ist ganz einfach, jetzt Lobbyregister wird ja jetzt erstmal die Anmeldung. Nein, es geht darum, dass wir vorhaben, nach mit den Themenbeauftragten die ganzen Fachverbände eigentlich mal aktiv anzuschreiben. Weil in Größenordnung sind knapp 4.500. Wir rechnen jetzt mit dem neuen auf knapp 8.500 Adressen. So, das, was jetzt einfach ist, da ja viele wirklich auch in NRW eine Niederlassung haben, war es jetzt einfach so, wo ich einfach am Überlegen war, ob man nicht beides in einem irgendwo zusammen machen kann. Aber die Leute müssen sich ja dann auch wirklich für die Themen interessieren. So, und deswegen war das jetzt nur eine Sache. Nur wie gesagt, auf den Seiten, die Kandidatenliste ist ja jetzt nicht, dass da Themenschwerpunkte oder sonst was stehen. Da sind ja nur allgemeine Beschreibungen. Deswegen wäre es gut, wenn ihr es gerne möchtet, wenn ihr das noch irgendwie mir mal zuteilt, weil so viele Menschen sind das ja nicht. Bei denen, die ich kenne, die kriegen sowieso ja den Zugang, also jetzt gerade jetzt Sandra oder sonst was, da muss man halt gucken, wer es dann tatsächlich bearbeitet. Nur sind halt die kompletten Daten von E-Mail-Adressen, Kontaktdaten und so weiter und so fort. Deswegen war es nur eine Frage, weil wir das gerade jetzt am Einstellen und am Selektieren sind, ob das für euch auch von Interesse wäre. Ja. Also, wie du siehst, Frank, ich glaube, das Interesse ist da. Und es sind ja jetzt Ansätze genannt worden. Auf jeden Fall danke dir für den Input und für den Hinweis. Deshalb frage ich jetzt nochmal abschließend, möchtest du noch was anmerken oder gibt es von anderen vielleicht Anmerkungen? Na, ich sehe, du bist rausgegangen, von daher entnehme ich das als nein. Dann, wie gesagt, danke für den Input. Es ist Interesse da. Da am besten vielleicht nochmal dann im Hintergrund irgendwie ein Telegram oder so miteinander kurz schließen. Und dann lässt sich da sicherlich auch was einrichten. Gut. Wir sind immer noch beim Punkt Sonstiges Wichtiges. Da hatten wir jetzt den Unterpunkt Lobbyregister. Deswegen frage ich jetzt nochmal allgemein zum Punkt Sonstiges Wichtiges, ob es Anmerkungen, Fragen, Hinweise etc. gibt. Das scheint nicht so. Und deshalb gehen wir weiter zu wichtigen Links und Hinweisen. Die Links brauche ich euch, glaube ich, nicht vorlesen. Nur der Hinweis, dass die Infostände von euch bitte in den entsprechenden Infostandkalender im Wiki eingetragen werden. Gleiches gilt für Mitgliederversammlungen und sonstige Veranstaltungen. Die beiden Links sind im Pad. Das ist einerseits, damit wir vom LAVO darüber Kenntnis nehmen. Und das hat auch den Hintergrund, dass ihr dann über die Versicherung der Partei abgesichert seid. Das heißt, sollte da was passieren, habt ihr dann den Versicherungsschutz. Und deshalb tragt euch da bitte ein. Danke. So, dann haben wir, denke ich mal, dazu keine Anmerkungen und Fragen mehr. Deswegen kommen wir zum nächsten Punkt. Jahresabschluss, da steht, kommt gut ins neue Jahr. Dem kann ich mich nur anschließen. Ich hoffe, ihr habt die Arbeit vom LAVO NRW bisher genossen in diesem Jahr. Ich meine, wir sind seit Anfang August im Amt. Ich hoffe, wir haben euch nicht enttäuscht. Es war natürlich eine Bundestagswahl dazwischen, die jetzt nicht so ausgefallen ist, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Nichtsdestotrotz haben wir hier in NRW doch einiges geschafft, erreichen können. Und wie gesagt, wir haben jetzt im nächsten Jahr eine Landtagswahl zu rocken. Dafür müssen wir Unterschriften sammeln. Nochmal der Aufruf, bitte Unterschriften sammeln. Und ich kann nur sagen, wir können das schaffen. Wir haben das schon mal geschafft. Wir schaffen das. Und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Nehmt euch jetzt vielleicht nochmal an Silvester ein bisschen frei. Und dann im nächsten Jahr starten wir durch. Klar machen zum Ändern. Gibt es dazu weitere Anmerkungen? Möchte noch irgendjemand was loswerden vom LAVO? Ja, dem würde ich mich nur anschließen. Ich denke, es wird ein spannendes Jahr werden. Und ein arbeitsreiches. Ja, dann würde ich mich direkt auch einmal anschließen. Und ich wünsche auch einen guten Rutsch und schon mal ein frohes neues Jahr. Und dann hoffe ich, dass wir im nächsten Jahr voll durchstarten und direkt einen erfolgreichen Landtagswahlkampf machen. Genau das. Und vergesst eure Anmeldung zum LPT nicht. Guten Rutsch. Bleibt sauber und bleibt gesund. Ja, danke, dass du es nochmal gesagt und erwähnt hast. Ist schon ein sehr spannendes, lustiges und anstrengendes Team. Da ist ja auf jeden Fall immer viel Dynamik und keine Langeweile. Definitiv nicht. Also ich finde, da haben wir jetzt alle doch noch nette Worte gefunden als Jahresabschluss. Und ich verkünde auf jeden Fall schon mal den nächsten Termin, denn der ist leider nicht mehr in diesem Jahr. Der ist nämlich am 13. Januar 2022 um 20.30 Uhr, wie immer hier im NRW-Mumble. Das bedeutet, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, ist die 1 hinten weg und die 2 da. Deshalb guten Rutsch. Und wenn es jetzt aber keine Anmerkungen mehr gibt oder Abschlussworte, würde ich die heutige Sitzung ich schaue nochmal kurz, niemand da, um 21.34 Uhr beenden. Bedanke mich wie immer bei euch allen, bei den Zuhörern, bei meinem tollen NAVO-Team und wünsche einen guten Rutsch. Es sei denn, wir müssen jetzt wieder ein Ö machen. Danke dir. Danke.